Die Horrornacht in der Tankstelle. E10, was ist das denn für ein Zeug? Ob ich das tanken kann? Weiß ich nicht. Das ist billiger, dann tanke ich es einfach. Hallo! Guten Abend, so spät noch unterwegs? Ja, ich komme gerade von meiner Arbeit nach Hause. Welche Zapfsäule haben Sie? Die Nummer 2. Das macht dann 27,40. Karte oder Bar? Ich zahle Bar. Es ist 24 Uhr. Jetzt kommen die Südwest-Nachrichten. Vor wenigen Minuten ist, laut Polizei, eine Person überfallen worden. Der Täter konnte von dem Zeugen Ali N. ungenau beschrieben werden. Er sah aus wie ein großer Hund. Er hat irgendeinen dunklen Pelz und er sah wie ein bisschen menschlich aus. Er hatte grüne Augen und er lief auf allen Vieren davon und er hat geheult wie ein Wolf. Hinweise auf den Täter? Melden Sie es bitte der Polizei. Halten Sie sich von dem Täter fern. Eintracht Frankfurt hat seit vielen Spieltagen ein Tor geschossen. Damit haben sie ihre Pechsträhne beendet. Und jetzt das Wetter für morgen. Das hört sich gruselig an. Das stimmt. Ich will ihm nicht begegnen. Es scheint so, als wäre er sehr gefährlich. Heute ist man nirgendwo mehr sicher. Es sind so viele betrunkene Typen unterwegs, da kann man sich nicht sicher fühlen. Das ist ja eine komische Gestalt. Der sieht ziemlich komisch aus. Hier ist Ihr Restgeld. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, schönen Abend noch. Hier ist was faul. Es ist mir hier zu ruhig. Nur den Schokoriegel und die Blutwurst. Das macht dann 4,50 Euro. Warum stotterst du so? Ich stottere doch gar nicht. Ich rede doch ganz normal. Ist irgendwas Außergewöhnliches passiert? Ja, es gab so eine Radiodurchsage. Worüber denn? Über eine komische Gestalt, die Menschen angegriffen hat. Wurde diese Gestalt erwischt? Sie läuft immer noch auf freiem Fuß. Könnte dies Peter sein? Das wäre typisch für ihn. Ich muss meinen Bruder retten. Ich hoffe, er kann sich noch rechtzeitig zu einem Menschen zurückverwandeln. Irgendwas ist draußen. Ich habe Schritte gehört. Das wird doch nicht der Täter sein. Ist Peter schon da? Hat er meine Nähe gespürt? Seit unserer Geburt spüren wir die Nähe des anderen. Hoffentlich passiert kein Unglück. Emil, ich bin so müde. Die Fahrt war auch anstrengend. Der Urlaub in Spanien war sehr spannend. Tim, 20 Stunden am Stück sind die auch anstrengend. Zum Glück sind wir bald zu Hause. Guten Abend, was möchtet ihr? Nur die Chips und 2 Kaffees. Haben Sie eine Zeitung? Wir haben etwas von Werwölfen gehört, die hier in der Gegend sein sollen. Tatsächlich, es gab eine Radiomeldung über Werwölfe. Eine wichtige Einmeldung ist gerade eingetroffen. Der gesuchte Täter wurde in der Nähe von der Tankstelle in der Berliner Straße in Eschborn gesichtet. Die Polizei bittet alle Einwohner in der Umgebung der Berliner Straße, alle Türen und Fenster zu schließen und Hinweise, die zur Festnahme des Täters führen, umgehend der Polizei zu melden. Verriegelt Türen und Fenster! Die Telefonleitung ist tot. Was war das? Hört ihr auch die Schritte? Ja, ich höre sie auch. Was könnte das sein? Haben wir alles verriegelt? Peter ist ganz nah. Das muss Peter sein. Wer ist Peter? Weißt du was, das wir nicht wissen? Wer ist Peter? Spuck's aus. Vor langer, langer Zeit lebten Peter und ich zusammen in einem einsamen Schloss. Wir wurden von unseren Eltern abgestoßen. Wir mussten uns alleine durchsetzen. Nur die Melodie dieser Spieluhr hat uns beruhigt. Doch mit der Zeit begann Peter sich zu verändern. Er wurde immer wütender und aggressiver. Es war nicht mehr wie früher. Es war die Macht des verfluchten Schlosses. Nachts begann er zu heulen wie ein Wolf. Au! Und irgendwann war er verschwunden. Feuer! Es brennt draußen! Mir wird's hier zu bunt, ich hau ab. Stopp, bleib hier! Ich hab Angst. Ich auch. Komm, wir verstecken uns. Es gibt nur eine Möglichkeit. Ab in den Keller. Mann, war das eine Explosion? Die Tankstelle ist in die Luft gegangen. Bloß passiert mit dem Mann, der so geschrien hat. Ich hoffe, er hat überlebt. Das Ungeheuer will hier rein. Ihr müsst euch verstecken. Es wird gefährlich für euch. Ich werde versuchen, ihn zu beruhigen. Denn er ist ja mein Bruder. Ich bin es, Karl, dein Bruder. Erkennst du mich nicht? Verwandle dich doch wieder in einen Menschen, wie früher. Was ist mit dir passiert? Du warst so ein toller Bruder. Und jetzt habe ich dich verloren. Komm und werd wieder ein Mensch. So wie früher werden wir eine glückliche Familie. Bist du das, Karl? Was ist mit mir passiert? Peter, verstehst du mich? Siehst du mich? Hörst du mich? Ich war nicht wie ich selbst. Ich habe mich bewegt wie in einem Albtraum. Peter, du bist wieder zurück. Du bist wieder ein Mensch. Wir werden eine glückliche Familie sein. Ich höre die Polizeisirenen. Wir sind gerettet. Juhu! Hier spricht die Polizei. Kommen Sie raus. Sie sind umzingelt. Ergeben Sie sich. Lasst uns abhauen. Wir sind befreit. Die Polizei ist gekommen. Hier spricht Kommissar Bären. Sie sind gerettet. Machen Sie sich keine Sorgen mehr. Das war die Horrornacht in der Tankstelle. Das Hörspiel entstand im Rahmen des Hörclubs 2010 und 2011. Mitgemacht haben Sonja, Cedric, Mia, Kelly, Karen, Tommaso, Elena, Aman, Tara, Lea, Lars, Patrick, Emma, Ali, Joanna, Roxana, Tim, Selina, Bären, Frau Stein, Adrian und Khalid. Das war eine Produktion der Grundschule Südwest. Einige Töne stammen aus www.freesound.org. Die Musik stammt von Spikey mit dem Titel Enchanted Crowns und von José Travieso mit dem Titel La Boate. Die Musik steht unter einer CC-Lizenz. Dieses Hörspiel steht unter einer CC-Lizenz.